Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben wie immer freitags eine freie Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Beate und Beate ist 41 Jahre alt. Guten Morgen, Beate. Hallo, Domian. Hallo, Beate. Beate, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um meinen Sohn. Mhm. Ich habe einen 19-jährigen Sohn. Ja. Ich bin mit meinem Mann seit 25 Jahren verheiratet. Wir haben noch einen zweiten, der ist 14 und der 19-Jährige nimmt Drogen. Mhm. Der hat was für Drogen nimmt er? Speed, Ecstasy, raucht. Ja. Und halt eben alles, was er so ja kriegen kann. Exzessiv? Ecstasy nimmt er. Nee, ich meine, nimmt er es exzessiv, also sehr viel? Ja, er nimmt es schon ziemlich regelmäßig. Mhm. Ich bin ein bisschen irritiert, da piepst immer im Hintergrund. Hörst du das auch? Ja, versucht jemand anzurufen. Achso, hoffentlich legt er gleich auf. Ja, ich hoffe auch. Also schon eine ganze Weile nimmt er das. Ja, also er hat angefangen, da war er 16. Hat es wohl mal mit einem jüngeren Freund ausprobiert. Ja. Und ja, und dann von da an ging es eigentlich ständig, hat es immer weiter. Wie finanziert er das? Kann ich dir nicht sagen, ich nehme an, durch irgendwelche krummen Geschäfte. Was macht er denn so im Leben? Weil er hat zwar eine Ausbildung gemacht, zum Teilezurichter, er hat auch seinen Gesellenbrief, aber nach der Ausbildung hat er nichts mehr gemacht. Also und hängt jetzt so zu Hause rum? Und hängt jetzt eigentlich nur noch zu Hause rum. Mhm. Nur noch auf Party und Freunde und ja, wir machen das halt eben jetzt schon seit ja dreieinhalb Jahren mit. Ja. Und ja, wir sind halt, mein Mann und ich, wir sind halt mit unserem Latein am Ende. Halt, wir haben ihn mit 17 in eine Therapie gegeben. Mhm. Er hat auch 3,5 Monate Therapie gemacht. War auch clean, als er nach Hause kam, aber halt eben nur für 3 Monate. Mhm. Mann, das macht mich ganz jeck, dieses Geklingel im Hintergrund. Und ja, nach der Therapie ist er halt wieder in die alten Kreise zurück. Mhm. Und da ging es wieder von vorne los. Mhm. Ja, es hat nur Party und... Wenn du mit ihm sprichst, wenn du ihn kritisierst, was sagt er? Ja, er sieht es, er sagt, das ist alles gar nicht so schlimm und ich gucke zu viel fern und ja, wir sehen das alles viel zu eng. Mhm. Das Problem ist halt nur, er hat sie jetzt auch hier im Haus. Ja. Und wir haben ihm immer gesagt, in unserem Haus gibt es keine Drogen. Ja. Und jetzt habe ich letzte Woche bei ihm eine Haarschweife gefunden. Ja. Und die habe ich halt eben auch mit dem Hammer vor seinen Augen zerdeppert. Aber es scheint keinen Eindruck zu machen. Also ich komme nicht mehr an ihn ran. Obwohl er bis er 16 war, zu mir ein super Verhältnis hatte. Mhm. Aber es ist halt kein Rankommen mehr. Mhm. Er lässt sich, wie gesagt, durchfüttern von dir, von euch. Ja. Er verdient kein Geld. Nein. Er beschafft sich die Drogen, wie du meinst, auf illegalem Wege. Ja, denke ich schon, weil er bekommt ja von uns nichts. Und was sagt er, wenn du ihn fragst, hier, was ist mit Arbeit? Oh, er geht nicht für so einen Hungerlohn, geht er nicht arbeiten. Ach so, und der feine Herr. Der feine Herr. Ja, ja. Was sagt dein Mann dazu? Ja, mein Mann ist mehr oder weniger, er zieht mit mir an einem Strang, er versucht sein Bestes, aber er hat halt eben auch nicht die schönste Kindheit gehabt. Von daher denke ich, ist unser Ältester auch durch den Rest der Familie eigentlich ziemlich verwöhnt. Und mein Mann sagt halt eben, ja, bis zum gewissen Punkt, also seit 3,5 Jahren geht's jetzt so und er sagt so langsam, aber sicher, ist genug. Also es muss was passieren. Es kann so nicht weitergehen. Ja, also ich finde ja auch, dass man in so einem Fall härter sein muss. Auch wenn es der eigene Sohn ist. Problem ist, wir haben ja beide schon überlegt, ihn vor die Tür zu setzen. Mhm. Aber das bringen wir halt immer noch nicht fertig, weil er ist jetzt keiner, der gewalttätig wird oder mhm. oder uns gegenüber aggressiv. Naja, aber ihr tragt ja schon eine Verantwortung. Einmal driftet er durch die Drogen immer weiter ab, zum einen. Ja. Und was noch viel schlimmer vielleicht ist, er kann dadurch oder wird dadurch in ein kriminelles Milieu hineingeraten, ja. wenn er jetzt schon seinen Drogenkonsum auf illegale Weise finanziert. Ja, klar. Also da müssen alle Alarmglocken schrillen. Er ist überhaupt nicht zugänglich, wenn du sagst, unternimm was, geh nochmal in eine Therapie oder irgendwas. Also ich habe ihm jetzt gesagt, nachdem das mit dieser Pfeife war, habe ich ihm gesagt, du gehst in eine Therapie oder hier ist Schluss. Mhm. So, und dann zeigt er mir für 2-3 Tage so einen Ansatz, so einen Anflug von, mhm. ja, ich versuche und könnte ja und würde ja. Und ich will immer sagen, ich glaube ja. Ich versetze mich gerade in die Situation, wenn ich mit 19 so etwas gewagt hätte zu Hause, mhm. da hätte mein Vater mir so den Marsch geblasen, dass ich aber ganz schnell mich verändert hätte, weil ich sonst gewusst hätte, der schmeißt mich wirklich raus. Ja, und ich habe ja die Vermutung, dass ihr letztendlich zu weich mit dem umgeht. Ihr sollt ja euren Sohn lieben, darum geht's ja gar nicht. Und die Härte ist ja ein Teil des Liebens, weil ja. ihr wollt ihn ja retten. Aber da muss man auch schon mal dann über den eigenen Schatten springen und wirklich auf den Tisch schlagen und ihm das auch androhen, dass er rausfliegt. Ja, weißt du, so ein Satz, ich meine, gedroht haben wir ihm schon. Ja, aber er wird euch nicht ernst nehmen. Er wird denken, naja, was die Alten da so reden. Ja. Das ist ja immer die Frage, wie viel Respekt hat man vor den Eltern und wie ernst nimmt man die auch? Mhm. Es gibt Eltern, das wirst du vielleicht früher auch von deinen Eltern oder weiß ich was von Verwandten kennen, da zählte ein Wort und dann war das so. Ja. Und da gab es auch noch die Tante oder die Mama oder da wusste man auch als Kind schon, naja, die meinen das nicht so, wenn die mal schimpfen. Ja, ich meine, wir haben uns ja auch oft versucht, Hilfe zu holen. Und wir waren im Elternkreis, wo es also auch andere Eltern gab, die diese Problematik kennen. Mhm. Und er hat ja uns gegenüber mal geäußert, naja, wenn der eine mich rauswirft, kommt der andere mich holen. Na, mhm. Weil ja, es ist halt so, dass sein Papa mit dieser Konsequenz so nicht umgehen okay, kann. Okay, so, da haben wir es schon. Weil ich kann es zwar ziemlich gut, obwohl ich denke, für mich wäre es auch schlimm, aber sein Papa, der ist da, ja. Okay, wie ist es, ihr gebt ihm auch kein Taschengeld? Nein. Gar nichts? Nein, gar nichts. Und wenn er mal Klamotten braucht? Also die wir ihm kaufen können, die sind dem Herrn nicht gut genug, die mag er nicht. Ja. Er trägt nur die teuersten Schuhe und... ja, und das Geld, woher kommt das? Ja, und dann bekommt er von uns keine und dann trägt er jetzt seit über 2 Jahren dieselben Schuhe. Hm. Oder wenn er mal ins Kino gehen will oder essen gehen will oder irgendwas, weil man braucht ja immer ein bisschen Kleingeld. Woher kriegt weiß ich nicht, der kommt neuerdings und erzählt, er wäre im Casino gewesen, aber weißt du, die Sachen, die glaube ich ihm dann auch nicht wirklich. Also ich hätte als Elternteil richtige Angst um den Kerl. Habe ich auch. Ja, und da müsst ihr jetzt ran. Und wenn ihr euch auch nochmal professionelle Hilfe, Beratungshilfe sucht, wie ihr mit ihm umgehen sollt, würde ich euch dringend raten. Für mich als Außenstehender schrillen da die Alarmglocken. Der macht irgendetwas, wo der sich mit finanziert und wo der seine Drogen mitbezahlt. Das ist schon schlimm genug, was ihr nicht wisst. So, dann nimmt er euch nicht ernst. Dann bemüht er sich nicht um Arbeitsplatz. Das ist ja alles eine Vorprogrammierung für eine üble Weiterentwicklung. Ich würde gerne dich mit Sabine verbinden jetzt gleich. Ja. Sabine ist meine Psychologin und die könnte dir noch oder euch, deinem Mann und dir noch ein paar Beratungsstellen, wo ihr auch als Eltern euch mal ganz konkret und detailliert beraten lassen könnt. Ja. Ihr müsst was unternehmen und ihr müsst konsequent sein, finde ich. Gut. Das muss auch dein Mann lernen. Ja, dann müssen wir ihm das beibringen. Das muss der Mann lernen, weil er nämlich durch die Inkonsequenz seinem Sohn schadet. So muss man sich das klar machen. Wenn es auch jetzt vielleicht bitter ist, aber man hält ihn davon zurück, dass er in ein schlimmes Fahrwasser gerät. Ja. Liebe Beate, du legst bitte auf und Sabine, meine Psychologin, ruft dich an. Okay. Alles Gute wünsche ich. Danke, Domian. Gerne. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und hier ist Barbara. Barbara ist 45. Guten Morgen, Barbara. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ich finde gut, dass du die Sendung machst. Dankeschön. Ich habe auch versucht, öfters durchzukommen, aber ich habe irgendetwas verpasst oder so spät, aber ja. Jetzt bin ich wenigstens durchgekommen. Jetzt bist du durchgekommen. Und zu welchem Thema? Trauer. Trauer. Das ist gute 2 Jahren ist mein Mann verstorben. Also ich war nicht verheiratet. Ich habe nicht verstanden. Vor 2 Jahren ist dein Mann verstorben, mit dem du... Vor 2 Jahren, ja. Vor 2 Jahren? Ja. Aber du warst mit deinem Mann nicht verheiratet? Nein, ich war nur verlobt. Und ja, 8 Jahre war das. Und 9 Jahre habe ich ihn gekannt. Und ja, ich habe meine erste Ehe 5 Kinder. Und er hatte 2 Söhne. Ist aber eine große Familie zusammengekommen da. Ja, aber er hat es so respektiert wie seine eigenen Kinder und ich eben auch. Er ist vor 2 Jahren in welchem Alter gestorben? 54. Ja. Ist er plötzlich verstorben? Ja. Was hatte er für eine Erkrankung? Also verstorben ist er mit Nierenversagen, also Blutvergiftung, mit Lungenentzündung, mit Pilzbelag. Aber die wussten, ich habe das letzte nicht verstanden. Lungenentzündung mit Pilzbelag. Mit Pilzbelag? Ja, und das hat angefangen, dass er zu Hause war mit Durchfall. Dann hat er Medikamente dazu gekriegt. Aber dann ging es auch wieder gut. Aber dann ging es so extrem vorne raus, dass er nur unter sich gemacht hat. Und ich war so überfordert. Dann habe ich noch eine Ärztin angerufen. Und die kam auch noch und er war wirklich so gut, dass er noch auf Toilette gehen konnte. Aber dann extrem lief das wie Wasser und ja, ich wusste nicht, was los ist. Und dann auf einmal so dunkle Flecken bekommen. Wo hat er dunkle Flecken bekommen? Auf dem Körper. Im Körper. Ja, und da habe ich aber nicht so weit gedacht, dass es vielleicht Nierenversagen ist. Wir blättern nochmal ganz kurz die Zeit zurück. Ein paar Tage vorher war er noch kerngesund. Ja, nur der Durchfall war da. Und aber der Durchfall war auch nicht lange da gewesen vorher. Doch, war schon längere Zeit. Was heißt längere Zeit? Längere Zeit, obwohl er Medikament hat, wurde es besser. Was heißt denn länger? Wie lange hatte er denn den Durchfall denn? Das war circa gute Woche. Naja, gut. Aber durch Medikamente wurde es mal besser, dann wurde es wieder schlechter. Und dann habe ich eine Notärztin angerufen, dann hat sie ihn noch darüber gesprochen, wie er sich fühlt. Sagte, ja, ich kann auf die Toilette. Weil ich denke mir, dass er das so gesagt hat, eine Ausrede hatte, er wollte zu Hause sterben und nicht ins Krankenhaus. Und du meinst, dass er in der Situation selbst schon ans Sterben gedacht hat? Ja, weil wir auch schon mal früher gesprochen drüber haben. Aber er hatte doch gar keine Erkrankung außer dem Durchfall. Doch, der war vorbeschädigt mit der Lunge, weil er einfach so ein Spray gekriegt hat. Aber was er genau war, das wusste ich jetzt auch. Ach so, er war schon lungenkrank gewesen. Ja. Ach so, ich dachte, er wäre ganz kerngesund gewesen. Nein, nein, nein. Das ist nicht so. Wie lange hat er dann noch gelebt? Er hatte so circa 6 Wochen im Krankenhaus gelegen, 5 bis 6 Wochen, so genau weiß ich es nicht mehr. Und ist dann verstorben? Ja, dann zufällig so spurlos, weil er hat mich zu Hause immer gesagt, wenn ich sterben sollte, soll es mir gut gehen und glücklich sein. Ja. Und da hatte ich schon eine Ahnung, also gefühlmäßig, dass er schon wusste, dass er sterben würde. Als er gestorben ist, warst du bei ihm? Nein, es war so, die Ärzte haben angerufen, wenn wir ihn nochmal sehen möchten. Nee, davor erstmal haben die Ärzte mich rausgeholt wegen die Kinder. Ich soll das die Kinder mitteilen, wenn sie den Vater nochmal sehen möchten, sollen sie vorbeikommen. Also heute noch kommen am besten. Und ja, dann bin ich wohl, meine Schwiegereltern haben einen Anruf gekriegt im Krankenhaus, sie sollten vorbeikommen, dann haben sie wirklich gut, ach, würde nicht gut aussehen. Aber letztendlich, du warst dann nicht dabei, als dass er gestorben ist. Ich sag mir mal, meine Schwiegereltern wohnten hier unten, wir wohnten oben, wir hatten ein eigenes Haus. Ja, sag mir doch mal, warst du dabei, als er gestorben ist oder nicht? Meine Schwiegereltern und ich alleine gar nicht, wie ich es wollte, weil ich hatte mich einfach oder die Kraft nicht gehabt, ihnen zu sagen, ich möchte allein. Also richtig verabschieden konnte ich mich nicht. Also ich habe es immer nicht verstanden. Warst du jetzt bei ihm oder warst du nicht bei ihm? Ja, aber nicht, wo er verstorben ist. Er war vor halbe Stunde vorher ist er gestorben. Verstehe, verstehe. So, jetzt sind 2 Jahre vergangen. Und ja, du hast dich jetzt bei mir. Ja, jetzt hast du dich bei mir zum Thema Trauer gemeldet. Das heißt, es ist immer noch sehr schlimm für dich und immer noch sehr traurig. Ja, weil ich habe jetzt auch mit meinem Arzt drüber gesprochen, ob das nicht machbar wäre, eine somatische Kugeln zu beantragen. Dadurch hat er mich einen Nervenarzt da überwiesen und wir haben es soweit alles in die Wege geleitet, aber der muss selber noch die ganze Papiere ausfüllen und wegschicken. Aber das heißt, dir geht es sehr schlecht? Ja. Sehr schlecht. Ich brauche unbedingt Hilfe, weil ich Angstzustände habe, Albträume. Ich kann jetzt kein Auge zumachen, aber ich meinem Mann das Bild vor Augen, wie er im Krankenhaus liegt. Ja. Gehst du oft zum Friedhof? Das geht leider nicht, weil ich Nordrhein-Westfalen beerdigt worden ist, weil ich ja rübergezogen bin zu meiner Schwester. Wo wohnt denn die Schwester? In Boppard, Rheinland-Pfalz. Ach so. Das heißt, du hast nicht mal den Ort zum Trauern. Da kannst du nicht hingehen. Nein. Was also das könnte ich schon, wenn einer Möglichkeit hätte, mich hinzufahren. Naja, aber finanziell geht es nicht. Dann immer eine Fahrt ist das dann. Ja, eine gute 3,5 Stunden ungefähr. Wie würdest du so deinen Gefühlszustand so täglich, wie fühlst du dich jeden Tag? Es fehlt mir. Ich spüre seine Liebe nicht, die Gefühle, die Wärme. Er ist einfach da, mich auch zur Unterstützung aufzubauen, weil ich gesundheitlich auch nicht so gut drauf bin. Ja, du habt ja viele Kinder, die du auch noch versorgen musst. Nee, meine Kinder sind alle außer Haus. Ach so, die sind alle aus dem Haus schon? Sind alle erwachsen. Ah, verstehe. Das heißt, du bist alleine? Ja, außer meine Geschwister, aber damit kann ich nicht denen belasten, weil unsere Eltern auch früh verstorben sind und die lassen es auch nicht nachgehen. Ja, mit wem kannst du denn überhaupt über deine Traurigkeit sprechen? Mit keinem. Darum habe ich dich ja angerufen. Und wenn die Kinder dich mal anrufen oder dich besuchen, die sind ja nun aus dem Haus und fast alle erwachsen. Ja, dann habe ich ein bisschen Ablenkung aus von meiner Arbeit, aber irgendwie sind die Gedanken doch da, dass er mir fehlt und mich auch ein bisschen unterstützt oder Gemeinsamkeiten machen. Verstehe. Egal, was es ist. Wir haben alles viel gemeinsam gemacht. Was machst du denn jetzt so den ganzen Tag? Also ich gehe jetzt in Bethesda, St. Martin, ist eine Einschränkung für behinderte Menschen. Ja, hast du eine Behinderung? Ich habe eine Einschränkung von 50% mit die Bandscheibenvorfall und meine Knie, die habe ich schon OPs gehabt und eine Halswirbel auch 2 OPs. Ja. Also da gehst du in diese Einrichtung ab und zu? Ja, dass ich wenigstens beschäftigt bin und unter Leuten. Immerhin, da sind dann ein paar Bekannte, mit denen man sich unterhalten kann und so. Aber nicht über mein Problem. Nee, über nicht dein Problem. Ich habe auch kein Vertrauen, weil mein Vertrauen so viel Enttäuschung bekommen habe. Und da muss ich eine vertraute Person zu finden und das ist ja schwer. Das verstehe ich. Da kann man sich dann zwar mit den Leuten unterhalten, aber letztendlich im Herzen... Ja, aber nicht über mein Problem. Im Herzen ist man einsam und weiterhin traurig. Ja. Ja, da ist natürlich die Idee mit einer somatischen Klinik, einer psychosomatischen Klinik, ist eine sehr gute Idee. Ja, ich brauche jetzt die Hilfe einfach. Und ich habe auch den Nervenarzt gesagt, ich weiß nicht, wie das Fachwort heißt, ich habe auch keine Lust mehr zu leben. Gestern habe ich schon die Gedanken gehabt, mich vor dem Zug zu stehen. Und einfach umzufahren, dass ich bei ihm bin. Du bekommst doch keine Medikamente im Moment. Doch. Ja. Sind das so eine Art Beruhigungs... Prämiparamin. Ja. Und einmal Citalopram. Ja. Von DAX. Das sind so... Ist einmal für über die Nacht, dass ich schlafen kann, dass ich keine Albträume sollte. Ja. Und über Tag, dass ich einen Alltag bewältigen. Ein bisschen besser drauf kommst. Ja, und, aber offensichtlich reicht das nicht aus und man müsste dir intensiver und eingehender helfen. Ja, ich habe aber noch ein großes Problem. Ich kann einfach nicht so offen reden. Ich überschwere bei der Nervenarzt. Ist doch einfach, mir geht's gut. Ihr helft mir zwar. Ach so. Du sagst beim Nervenarzt, es geht dir gut. Ja, ich warum? Aber du hast kein Vertrauen. Aber du kannst das doch so gut erzählen. Du hast es mir ja auch gerade erzählt. Aber bei den Arzt habe ich kein Vertrauen. Ich habe kein Vertrauen. Und also, ich habe zwar gesagt, dass es mir sehr wichtig ist, dass ich auch Angstattacken habe und keine Lust mehr habe zu nehmen. Das habe ich ihm schon gesagt. Ja. Aber da müssen wir jetzt mal im Hintergrund ein bisschen nachdenken. Also du musst schon was unternehmen Und du musst auch ein Vertrauen aufbauen zu einem Arzt, sonst kann der dir ja auch nicht gezielt helfen. Weil ich jetzt immer zu einem Hausarzt anvertrauen, damit dem kann ich gut reden. Mhm. Wir werden uns jetzt mal Gedanken für dich machen. Mhm. Und dich gleich zurückrufen. Mhm. Und alles Weitere besprechen wir dann im Hintergrund. Ja, danke. So machen wir das. Dann ja, hoffentlich danke. Finden wir einen guten Tipp für dich und dass es dir dann etwas besser geht in der nächsten Zeit. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Alles Gute, Barbara, und du legst bitte auf. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Petra. Petra ist 66. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Petra. Was ist dein Thema? Tja, ist ein sehr schweres Thema für mich, für andere vielleicht auch. Also, es geht um Folgendes. Ich habe einen Mann kennengelernt, den ich schon jahrelang kenne. Ein guter Kamerad meines Mannes. Mhm. Den ich auch noch sehr gerne habe. Aber ich habe mich dermaßen verliebt in diesen Mann. Wir haben auch schon viele Probleme gewälzt, die mir geholfen haben von der früheren Seite, von der Kindheit her, ein Heimkind sozusagen. Ja. Also du bist verheiratet, lebst mit deinem Mann zusammen? Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 26 Jahre. 26 Jahre, lange Zeit. So, und diesen Freund oder Kamerad von deinem Mann, den kennst du jetzt wie lange? Schon einige Jahre, ich sag mal 7, 8 Jahre. Ja. Und seit wann? Was passiert? So wie 100 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert. Genau. Und seit wann ist jetzt was passiert? 4 Wochen ungefähr. Ach so. Und es ist wunderschön. Er hat in mir Sachen entdeckt, die ich noch nie entdeckt habe. Und ich bin so fasziniert von diesem Mann. Ich kann mich von diesem Mann nicht lösen. Mhm. Ich liebe meinen Mann immer noch, aber ich kann ihm das nicht erzählen. Das wäre der letzte Vertrauensbruch und dann ist es Ende. Und das möchte ich nicht. Aber ich bin verrückt nach diesem Mann. Nicht nur verrückt, ich mag ihn einfach. Du bist verliebt? Ja, ich schätze mal, in dem Alter gibt es das auch noch. Aber hallo. Aber wirklich verliebt. Aber was ich hier alles schon gehört habe, gibt es das auch noch viel, viel älter. Ja, das ist schön so. Ja. Als ich meine Stimme höre, bin ich völlig weg. Sag mal. Wir telefonieren auch stundenlang miteinander. Habt ihr auch schon miteinander geschlafen? Natürlich. Wunderschön. Wunderschön. Ja. Wie lange hast du mit deinem Mann nicht mehr geschlafen? Ein Jahr. Mhm. Und das war jetzt ein ganz besonderes Erlebnis, mit diesem Mann Sexualität zu haben. Ja. Mhm. Und jetzt habe ich Gewissensbisse, dass mein Mann vielleicht irgendwas merken würde. Mhm. Aber ich gebe ihm das Gefühl, ich mag ihn noch, ich tue alles für ihn, der Haushalt, also alles ist in Ordnung. In welcher Wohnung habt ihr denn miteinander geschlafen? Das möchte ich jetzt so nicht sagen. Okay. Wir haben einfach. Ja, okay. Ist er denn auch noch in einer Beziehung? Der Freund von... Er ist auch verheiratet. Oh, achso, also ihr seid beide in der gleichen Situation. Und die beiden sind gute Freunde, gute Kameraden, wenn dir das was sagt. Und mehr möchte ich nicht darüber sagen. Nein, ich habe schon verstanden. Ein Kamerad, ne? Mhm, verstehe. Mhm. Kennst du seine Frau auch? Ja. Und kommst du mit der auch klar? Ja. Also eine ganz vertrackte Situation. Ja. Und wie ist das ganze Gegenteil von mir? Ich bin groß, attraktiv, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und sie ist klein und stämmig. Ja. Vielleicht ist sie, aber ich bin in diesen Mann sowas von verliebt. Ich würde alles geben, aber ich tue es nicht, weil ich meinen Mann auch noch gerne habe. Deswegen, ich bin so in einer Zwickmühle und sobald ich seine Stimme höre, würde ich alles tun. Mhm. Er gibt mir auch viel, wir reden auch viel über vergangene Zeiten, übers Heim und so weiter. Ja, du hast gerade so eine Bemerkung gemacht, du bist Heimkind. Ja, ich war mit 7 ins Heim gekommen und bin mit 14 wieder rausgekommen. Und du kannst mit diesem anderen Mann intensiver und offener über die Heimzeit sprechen als mit deinem eigenen Mann. Ganz genau so ist das. Er war auch im Heim und er ist mir wie ein guter Psychologe. Mhm. Also da verstehen sich zwei Leute. Der eine sagt was und der andere kapiert sofort, worum was es geht. Dann hat es auf einmal Boom gemacht. Mhm. Du hast gerade gesagt, du liebst deinen Mann noch. Ja, tue ich auch. Ist das Liebe oder ist das einfach so eine gute kameradschaftliche Verbindung? Ich schätze mal so, wie du es jetzt ausgedrückt hast. Ja. Ich mag ihn wirklich noch. Ja. Aber im Moment ist er sehr nörgelig. Er liegt zurzeit im Krankenhaus, hat einen Herzinfarkt gehabt. Ach so, das auch noch. Ja, das ist aber schon lange Jahre her. Aber trotzdem, er ist seitdem nicht mehr der Mann, den ich mal... Aber er liegt im Krankenhaus im Moment. Ja, und ich besuche ihn auch jeden Tag. Ich tue alles für diesen Mann. Ich würde mein Herzblut geben, aber trotzdem... Weswegen liegt er jetzt im Krankenhaus? Rücken. Wegen was Schlimmem, oder? Nee, eigentlich nicht. Meniskusoperation. Ach so, okay. Das ist am Rücken konservativ. Okay, das heißt, er wird dann auch bald wieder zu Hause sein? Ja, nächste Woche wird er wieder da sein. Kriegt er das denn mit, dass du etwas verändert bist? Nein. Ich glaube nicht, nein. Ich gebe mich weiterhin zu. Ich mag ihn auch, ich tue alles für ihn. Ich verstehe schon, aber da ist ein anderer, der dich völlig verrückt macht. Ich kann nicht anders, wenn ich seine Stimme, ich denke Tag und Nacht nur noch an diesen Mann. Mhm. Also nochmal, das nennt man auf Deutsch verliebt sein. Das ist wahrscheinlich schon mehr, Domi. Wie lange warst du nicht mehr verliebt? Lange Jahre nicht mehr. Wie viele Jahre? Was soll ich da sagen, wie viele Jahre? Ich sag mal, seitdem ich verheiratet bin, bin jetzt 18 Jahre verheiratet mit diesem Mann. Mhm. So verliebt, sowas verknallt verliebt war ich schon lange nicht mehr. Es ist nicht verknallt, ich sehne mich nach diesem Mann. Sehnst du dich, oder bleiben wir doch mal bei dem Wort verliebt, bist du in diesen Mann jetzt verliebter als damals in deinen Mann vor 26 Jahren? Ja. Ja. Er hat mir was gegeben, auch sexuell, was ich noch nie erlebt habe, Domian. Ich möchte jetzt so nicht so drüber reden, weil es hören ja viele Leute zu, vielleicht erkennt mich dann auch jemand. Dieser Mann hat mich entdeckt, also neu entdeckt in der Liebe, was ich noch nie erlebt habe, was ich noch nie getan habe. Ich bin auch noch nie fremdgegangen, sag ich jetzt mal. Fremdgehen tut man ja eigentlich nicht. Das hat natürlich Gewicht. Ja, bekannter sein, ne? Ja, das hat natürlich Gewicht, wenn man auch im Sexuellen dann noch etwas erlebt, mit 66, was man noch nicht erlebt hat. Herrlich. Ist das natürlich wunderbar. Eine Befreiung ist das. Ja. Genau so ist das. Und ich sehne mich danach. Jetzt seid ihr beide, wie alt ist er ungefähr? 62. Ja, okay, also ungefähr in deinem Alter. Also ein bisschen jünger als weißt du. Ja. Ihr beide redet miteinander. Wie stellt ihr euch nun die Zukunft vor? Nein, es bleibt bei ihm so, wie es ist und so wie bei mir, wie es ist. Das ist keine Zukunft geben für uns beide. Also wenn, dann nur heimlich. Ja, und er hat Angst, seinen Kameraden zu verletzen, ne? Ja, das kann man natürlich verstehen. Das ist auch sehr ehrenwert, dass er das denkt. Aber ich bin ja der Auffassung, dass wenn die Liebe so stark ist und so fantastische Dinge passiert sind, wie du sie gerade beschrieben hast, dass man auch in deinem Alter und auch in den Lebenskonstellationen unter Umständen auch nochmal einen Neuanfang wagen darf und sollte. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte alles so, wie es ist. Wir haben uns eine schöne Wohnung gekauft, unser Leben ist in Ordnung, die Kinder sind alle groß und gut versorgt. Ich liebe auch meinen Mann. Ja, das hast du ja schon ein paar Mal gesagt, aber du bist nicht so glücklich mit ihm, wie du im Moment glücklich mit dem Neuen bist. Genau so ist es, weil es wird viel genervt, es passt ihm alles nicht mehr, dann hat er seine Arbeit verloren, ist er Frührentner. Aber er ist mit allem nicht mehr zufrieden und haben wir uns in der Wolle irgendwie. Wir sind gerade zusammen und schon passt ihm irgendwas nicht oder mir nicht und schon wölk ich zurück. Ich weiß nicht, ob du das Wort kennst, wölken. Nee, kenne ich nicht, aber das ist so wie anschreien oder wie annörgeln oder so ähnlich. Ne? So, das sagt ja schon viel aus. Mhm. Das sagt für mich ja schon sehr viel aus. Er ist also mit mir nicht mehr zufrieden. Ja, und du bist mit ihm auch nicht zufrieden. Genau. Nur mal so zum, lass uns doch mal ein bisschen spinnen. Darf man ja. Ein bisschen träumen. Ja. Die Vorstellung, du würdest dich von deinem Mann trennen und mit diesem neuen Mann zusammenkommen. Nee. Nein. Warum nicht? Das ginge nicht. Warum nicht? Weil dieser Mann hat auch eine unwahrscheinliche Macht. Er versucht, mich zu verbessern und immer wieder das zu sagen. Er ist sehr intellektuell, sag ich jetzt mal. Achso, der Neue versucht, dich zu verbessern. Ja, angenommen, ich mache jetzt nur ein kleines Beispiel. Ich sage einfach zu ihm, ich friere. Dann sagt dieser, das heißt nicht, ich friere, es friert mich. Und so geht das andauernd. Ach du, sagen wir, ein Klugscheißer ist es. Nein, er ist sehr intelligent. Naja, okay. Aber er versucht, mich zu verbessern. So, dann höre ich ja jetzt, dass der Neue auch schon was Negatives hat. Ja, hat er auch, aber trotzdem hat er sehr viel Gutes. Aber der Sex macht so viel Spaß. Nicht nur der Sex, wir reden auch sehr viel stundenlang miteinander am Telefon. Tja, wie soll es dann weitergehen? Ich weiß es nicht, Domian, deswegen rufe ich dich an. Ich weiß. Was kann ich tun? Ich weiß. Was soll ich tun? Auf der was einen Art sollst sehne du ich tun? Mich stundenlang nach ihm, nach seinen Sachen, die er mit mir macht, die er neu entdeckt an mir, die ich noch nie gehabt habe, diese ganzen körperlichen Sachen, die mir noch nie widerfahren sind. Ich mache Sachen mit ihm, die ich noch nie gemacht habe. Ich würde jetzt gerne fragen, was, aber du möchtest nicht darüber sprechen. jetzt mit dir so nicht, vielleicht privat. Privat, ja, okay. Ja, sag ich jetzt mal privat, ohne das. Ja, ja, ich verstehe. Also, klar. Ja. Also, weißt du, mich macht gerade so ein bisschen, ich würde dich ja noch mehr dazu ermutigen zu sagen, Mensch, Petra, jetzt mach nochmal ganz reinen Tisch und mach nochmal Neuanfang. Mich bremst das gerade doch ein bisschen, wo du sagst, der Neue, der hat ja auch eine negative Seite, nämlich der verbessert mich ständig und stellt sich als klüger dar. Das ist kein guter Charakterzug, das macht man nicht. Das ist einfach blöd, finde ich. Er nimmt das aber nicht übel. Das ist so mal seine Meinung, dass er so, wie er das ist. Ja, wie reagierst du denn darauf, wenn er dich ständig verbessert? Natürlich aggressiv, ne? Ja. Weil ich immer denke, ich bin kein kleines, junges Mädchen, ja. Das muss ich mir einfach nicht gefallen lassen. Ich habe auch meine Meinung, ich bin nicht blöd. Ja, deswegen mache ich mir so ein bisschen Sorge, wenn du mit dem zusammen wärst, würde das gut gehen? Nein. Nein? Nein. Im Alltag würde es nicht gut gehen? Nein, weil wir ewig aneinander geraten. Und er lässt mich dann auch nicht ausreden. Seine Meinung vertritt er. Mensch, Petra, jetzt sind wir aber in einer Zwickmühle. Wohin wir überlegen, alles geht nicht. Ja, genau. Was wir uns jetzt überlegt haben, alles geht nicht. Nein, das weiß ich selber wohl, Domian. Aber ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll auf der einen Seite. Ich mag und liebe meinen Mann immer noch. Und ich mag den anderen, aber es ist wahrscheinlich nicht mehr mögen. Ich will dir was sagen. Ich mich nach ihm, nach seinen Zärtlichkeiten. Ich mag, ja. Ich muss dir jetzt was sagen. Also, du bist ja hin und her gerissen. Der hat ja wirklich eine Seite in dir berührt, die offensichtlich noch kein Mann vielleicht so berührt hat. Ja, genau. Das finde ich so toll, dass du Sachen an mir entdeckt hast, die ich auch mache, die ich nie gemacht habe. Ja. Mach uns nur noch neugieriger. Ja, das kann ich aber jetzt nicht. Nein, pass auf. Die ganze Sache so intensiv läuft ja erst 4 Wochen. Jetzt beobachte. Jetzt sage ich mal was ich eigentlich nicht gerne sage. Ich sage jetzt quasi, geh mal weiter ein bisschen fremd. Das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Aber in dem Fall würde ich jetzt mal sagen, okay, komm, jetzt ist es auch mal egal. Man darf auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Guck dir mal die Sache, beobachte dich und die Sache vielleicht noch einen Monat oder 6 Wochen. Wie sich das dann weiterentwickelt. Aber ich bin ein guter Freund des Hauses. Ja, ich bin fast sicher. Ja, Petra, was heißt das? Dann heißt es, hör auf. Hör auf. Nichts mehr, gar nichts. Ich wollte dir gerade eine kleine Brücke bauen. Dass ich dir sage, guck, beobachte dich mal noch die nächsten 4 Wochen. Und dann kannst du vielleicht auch noch mehr feststellen, wie ernst und wie intensiv es ist. Ob du vielleicht doch diesen großen Schritt wagst. Nur dann musst du es irgendwann auch entscheiden. Und dann musst du es entweder machen oder du musst es auch sein lassen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, ich weiß, aber du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Okay, das ist mir schon klar. Nochmal. Ich finde, wenn man das wirklich so empfindet, tief empfindet, kann man mit 66 Jahren auch nochmal alles neu machen. Radikal. Aber das musst du für dich entscheiden. Nimm dir die Zeit. Es kommt jetzt auf eine Woche nicht an, das ist auch egal. Nee, das ist schon klar. Aber ich möchte meine Ehe nicht verändern. Ich möchte so bleiben, wie es ist. Weißt du, was du sagst? Ich möchte meine Ehe nicht verändern, ich möchte bleiben, dass es so ist, wie es ist und ich möchte diesen tollen Sex erleben mit dem Mann und ich möchte mit dem Mann reden. Merkst du? Ich kann mich bei ihm fallen. Ja, aber du sagst alles auf... aber du sagst alles. Du sagst, ich will den und ich will den. Das geht nicht. Na, mit dem anderen habe ich ja schon ein Jahr kein Sex mehr. Ja, aber alles geht nicht. Das geht nicht. Das weißt du. Du bist eine erfahrene Frau. Du weißt nicht, dass man beides gleichzeitig haben kann. Nein, das weiß ich auch. Aber was mache ich? Ich habe es dir gesagt. Ich habe dir einen Vorschlag gemacht. Guck es dir noch einen Monat oder 6 Wochen an. Und dann musst du für dich eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung musst du treffen. Sonst fühlst du dich unwohl. Und sonst bist du nicht korrekt, denn da auch deinem Mann gegenüber. Gut, Mann. So, Petra. Ich versuche deinen Vorschlag. Ja, das Schwierige ist ja, dass man das immer, man kann vielleicht sich einen Rat holen von irgendjemandem in so einer Situation. Man muss es immer für sich entscheiden. Und das ist das Harte daran. Immer. Man ist letztendlich immer allein in der Entscheidung. Auf der einen Seite ist das schön, eine schöne Sache. Ich kann mich fallen lassen, da bin ich ganz ich. Ja, du schwärmst, ich höre das schon. Ja. Nee, nicht nur schwärmen, ich kann bei diesem Mann einfach mich fallen lassen und ich sein. Ja, und das ist ja sehr viel, wenn man das kann. Ja, das bei dem anderen ist schon ein Jahr nichts mehr. So, das würde ich mir diesen Satz, was du gerade zum Schluss gesagt hast, das würde ich mir aber ganz intensiv durch den Kopf gehen lassen und daraus meine Schlüsse ziehen. Liebe Petra, jetzt machen wir beide Schluss. Ja. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung und melde dich doch nochmal bei mir. Würde mich interessieren. Mach ich. Danke, Domian. Alles Gute. Guten Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, ich möchte euch jetzt gerne auf unser Thema nächste Woche Mittwoch schon mal hinweisen, weil es ein ungewöhnliches Thema ist und wir würden ganz gerne schon mal ja den einen oder anderen Anrufer sammeln, mit dem ich dann gerne sprechen könnte am Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das Thema heißt schwarze Magie. Und ich möchte mit Menschen sprechen, die durch übersinnliche Kräfte Böses erlebt oder Böses getan haben. Schwarze Magie. Ihr könnt euch sehr gerne per Mail schon anmelden, domian@wdr.de. Das ist unser Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Schwarze Magie. Ich möchte mit Menschen sprechen, die durch übersinnliche Kräfte Böses erlebt oder Böses getan haben. So, von der schwarzen Magie wieder in ein ganz normales Fahrwasser, einer normalen offenen Sendung. Hier, und ich stutze gerade, weil ich hier einen Namen lese. Wenn dahinter 19 Jahre stünde, dann wäre ich jetzt ganz aufgeregt. Aber ich freue mich natürlich auch über die Anruferin mit 21 Jahren. Lena ist hier. Lena, 21, guten Morgen. Hallo. Du hast ja einen ganz berühmten Namen jetzt. Ja, leider. Leider? Ja. Warum? Ja, ich finde die nicht so toll irgendwie. Oh, das hört man selten. Mir ist irgendwie die Art zu penetrant und aufdringlich und weiß ich nicht. Ach, das ist interessant. Die meisten finden sie ja ganz toll, auch Mädels und Jungs und alle finden sie. Nee, ich irgendwie nicht so. Und du hast auch nicht so mit die Daumen gedrückt beim Grand Prix? Nee. Vollkommen an mir vorbeigegangen. Gar nicht. Folglich findest du ihr Lied auch nicht schön? Nee. Okay, lassen wir das Thema Lena. Ich freue mich, dass du da bist. Okay. Lena, um was geht's denn bei dir? Mein Freund hat heute mit mir Schluss gemacht per Telefon. Nach wie vielen Jahren und Monaten? Ja, Jahren, nein, 9 Monaten. Naja, immerhin. Ist jetzt nicht so viel, aber es geht ja immerhin auch um die Intensität der Beziehung, nicht nur um die Länge. Genau, das finde ich auch. Ja, und nicht, dass das schon irgendwie schlimm genug wäre, sondern es zieht eigentlich viel weitergehende Kreise. Und zwar hatten wir eine Zukunft geplant. Wir wohnen 200 Kilometer auseinander. Mhm. Und ich habe da eine Ausbildungsstelle bei ihm in seiner Stadt. Ach so. Solltest du haben oder hast du schon? Habe ich. Hast du schon? Also du bist da schon in der Ausbildung? Nee, erst ab 1.8. Ach so. Du hast sie, aber du trittst die Ausbildung erst an. Verstehe. Ja, ich weiß nicht, ob ich die antreten soll, weil ich nämlich... unter den neuen Umständen. Genau, das ist mein Problem, was ich habe, ob ich da jetzt hinziehen soll oder nicht oder... was ich jetzt machen soll. Wieso hat denn der junge Mann abgesagt oder die Beziehung beendet? Ja, das ist eigentlich ein ziemlich komplexes Thema. Also solche Liebesgeschichten, die scheinen einem selbst immer komplex, aber man kann sie in der Regel immer mit ein, zwei Sätzen erklären. Versuch mal. Ja, also bei uns beiden, das war schon nicht so eine ganz glückliche Konstellation. Er ist halt eher irgendwie zart, fühlend und. Und du? Du bist ja Haudegen. Ja, schon. Also ich bin da eher ruppig und hau halt raus, wenn mir irgendwas nicht passt. Und er ist da halt eher ein bisschen zarter und ein bisschen feinfühlender und frisst erstmal alles in sich rein und irgendwann platzt es dann halt aus ihm raus. Mhm. Und da habe ich halt ein paar Sachen abgezogen, die dann wahrscheinlich nicht so in Ordnung waren. Was denn zum Beispiel? Ja, ich habe ihn sehr oft, also er hat sehr viele Interessen, auf die ich zugegebenermaßen auch ziemlich neidisch bin. Was denn? Er interessiert sich zum Beispiel sehr für Wissenschaft, Mathematik, Musik. Ja. Also er spielt jedes Musikinstrument, was man eigentlich nur spielen kann. Wow. Hat auch eine eigene Band und... ein begabter Junge. Ja, sehr begabt. Und da habe ich mich halt immer ein bisschen, Warst du ein bisschen neidisch? Ja, ich war neidisch. Mhm. Und wie hast du dich dann da verhalten? Ich habe alles schlecht gemacht, was er mochte, was ich nicht konnte. Ich habe alles schlecht gemacht, systematisch niedergemacht. Weil du es nicht konntest? Ja. Weil du neidisch bist? Genau. Und es nicht anerkannt hast, dass er so toll ist? Genau. Und das hat ihn sehr geärgert? Ja, das hat ihn verletzt. Verletzt, verständlicherweise, ne? Ja. Ja. Und deswegen hat er jetzt zu mir gesagt, dass er mir auch gar keine persönlichen Sachen mehr von sich erzählen kann, weil er dann Angst hat, dass ich ihn damit fertig mache und dadurch halt kein Vertrauen mehr für eine Beziehung da ist. Und ja. Also würdest du sagen, dass du eigentlich schuld bist, dass es kaputt ist? Ja, ich würde sagen, ich bin zu... Und du musst das jetzt auslöffeln, was du dir da eingebrockt hast? Ja. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Das ist ja krass. Ja. Also ich bin mit Sicherheit zu 85% daran schuld. Neigst du generell dass du neidisch bist, wenn jemand anders was besser kann? Ja, dadurch, dass ich nicht besonders viele Interessen habe und nicht besonders viel kann, ist das ja eine sehr schlechte Charaktereigenschaft von mir. Finde ich auch, muss man gegen angehen. Ja. Weil hundertprozentig kannst du auch irgendwas gut, kannst du auch irgendwas gut und bist talentiert in irgendwas und da muss man sich darauf konzentrieren. Und man muss sich damit abfinden, dass es nun begabtere Menschen gibt als man selbst. Das ist nun mal so. Ja. Wir sind umgeben von Leuten, die 1000 Sachen mehr können, als wir können. Ja. Damit muss man einfach leben. So ist das. Die Natur ist so. Ja. Gut. Neid ist ein sehr schlimmer Charakterzug. Muss man sehr, sehr gegen ankämpfen. Ja. Ja, gut, das ist ja jetzt nicht das eigentliche Problem. Also es ist eigentlich schon ein Problem, aber das eigentliche Problem ist ja jetzt eigentlich... Habe ich schon verstanden, mit der Stelle. Aber ich sage das trotzdem so, Lena, wenn eine Beziehung kaputt geht, ist das immer schlimm oder traurig? Bist du eigentlich traurig? Ja. Das kommt jetzt vielleicht nicht so rüber, weil ich nicht heule oder sonstiges, aber... Ja, das hat dich schon sehr getroffen. Ja, ich bin da eher rational, aber es hat mich doch getroffen. Weil du ihn schon immer noch lieb hast? Wahrscheinlich wenn es da irgendeine Hoffnung gäbe oder so, würde ich da auch alles tun, aber also er war da so resolut heute in seinen Aussagen, dass ich da keine Hoffnung mehr sehe. Der hat, was war der Kernsatz heute, was er gesagt hat? Ja, dass er keine Beziehung mehr mit mir führen möchte, dass er kein Vertrauen mehr in mich hat und dass es auch keine Basis mehr für eine Beziehung geben wird. Das ist klar, ne? Ja. Das ist, härter geht es gar nicht mehr. Genau. Härter geht es nicht mehr. Ja. Und du hast dann auch keine SMS zurückgeschrieben oder irgendwas gemailt, nochmal reden? Doch, also wir schreiben eigentlich normalerweise immer übers Internet, über so einen Messenger, aber da war er heute dann nicht mehr online. Er hat auch gemeint, er will den Kontakt erstmal ganz klein halten, was ja für mich ziemlich schlimm ist, weil ich halt außer ihm niemanden habe. Also ist das schon recht brutal, ne? Ja. Du hast, außer ihm hast du niemanden? Keine Nein. Freunde? Nein. Ach, was machst du in deinem Leben so? Nichts. Nichts? Ja. Was hast du, du hast da jetzt eine Lehrstelle, was hast du vorher gemacht? Ich habe die Schule abgebrochen. Ah. Also Abitur habe ich abgebrochen. Ja. Warum? Mein Vater hat sich umgebracht und deswegen habe ich kurz vor den Abiturprüfungen das Abitur Verstehe. Abgebrochen. Dann habe ich nochmal Fachabitur versucht anzufangen, habe ich auch wieder abgebrochen, das aber nur aus Faulheit, weil ich keinen Bock hatte. Mhm. Und seitdem mache ich nichts mehr. Nun gut, dass man, wenn der Vater sich das Leben nimmt, dass man dann unter Umständen das Abitur nicht machen kann, ist ja verständlich. Ja. Das ist ja ein schwerer Schicksalsschlag und das ist ja kein persönliches Versagen in dem Sinne. Ja gut, das vielleicht nicht, aber danach habe ich auch zweimal noch probiert, das Fachabitur zu machen und... Okay, da hast du da versagt. Genau. Aber Grund genug, jetzt etwas Neues anzugehen und es dann besser zu machen. Wenn man dreimal versagt hat, beim vierten Mal versagt man nicht. Ich wollte gerade aber noch was zu der Beziehung sagen. Ja. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, kann das oft sehr traurig sein und furchtbar und katastrophal. Hm. Aber man kann immer, ich sag dir, man kann immer aus gescheiterten Beziehungen etwas für sich lernen. Immer. Das ist das Gute an einer gescheiterten Beziehung, wenn man so das mal ausdrücken möchte. Denn du hast immer etwas über dich gelernt, was du vielleicht und hoffentlich demnächst dann anders machen kannst oder wo du dich korrigieren kannst. Und das musst du tun. Ja, das war mit meinem letzten Freund auch so, dass ich da meine schlechte Laune oder andere Dinge an ihm ausgelassen habe. Also, so, da ist es zweimal passiert jetzt. Ja. Dann darf es jetzt kein drittes Mal passieren. Und wie geht man das an? Indem man versucht, erstmal gar nicht in diese schlechte Laune reinzugeraten. Und wie schafft man wiederum das? Indem man sich selbst Erfolgserlebnisse verschafft. Ja. So, und du bist auf dem besten Wege dazu. Du hast eine Ausbildungsstelle. Dummerweise aber jetzt in der Stadt, wo der Ex wohnt. Was ist das für eine Ausbildung? Bankkauffrau. Ja. Ich weiß nicht, wie die Situation im Moment ist. Ist das schwierig, da in diesem Bereich eine Ausbildung zu kriegen? Ja, also mit meinen Mathe-Noten eigentlich schon. Ist das sehr schwierig? Ja, also es war generell schwierig, weil mein Abschlusszeugnis jetzt mein letztes, also von der 11. Klasse, beziehungsweise 12. Klasse, war jetzt nicht so gut, aber... Verstehe, das ist also schon ein Glücksfall, eine Fügung, dass du diese Stelle da zugesagt bekommen hast. Ja. Und hast auch Lust drauf? Ja, das weiß ich halt eben nicht. Also weil da kommt auch so viel auf mich zu, was wir eigentlich zusammen geplant hatten, irgendwie Wohnungen gucken. Ja, versuche mal, wenn das geht, ihn mal zur Seite. Denk dir nur mal die Arbeit, die auf dich zukommt und das, was du dann lernen wirst. So dieser Job als Bankkauffrau. Interessiert dich das schon? Ja, doch schon. Das schon? Ja. Ist das eine größere Stadt? Ja, ist eine Großstadt. Ist eine Großstadt. Mhm. So, Lena, Entscheidung gefallen, du ziehst dahin und machst deine Ausbildung. So schnell geht das hier. Okay. So schnell geht das. Wenn es eine Großstadt ist, gehst du dem da aus dem Weg. Wenn du... Ich habe gerade gesagt, du musst dafür sorgen, dass du Erfolgserlebnisse bekommst. Und jetzt hast du einen Glücksmoment gehabt, nämlich den Ausbildungsplatz. Das musst du jetzt packen. Und das musst du durchziehen. Auch wenn es dir vielleicht nicht so richtig gut gefällt, aber das ziehst du durch. Dann hast du erstmal deine Lehre und bist Bankkauffrau. Was meinst du, wie selbstbewusst du danach schon bist? Ja, gut. Ja. So, aber? Ja, das Ding ist einfach auch mit dem Wohnungen suchen jetzt. Da hatten wir eigentlich ausgemacht, auch wenn wir da nicht mehr zusammen sind, dass wir das irgendwie, dass er mir da hilft, dass ich da was finde, weil ich mich halt auch in der Großstadt nicht so gut auskenne. Mhm. Und da habe ich auch heute nochmal mit ihm geredet, ob ich dann bei ihm auf der Couch irgendwie schlafen kann, wenn ich mir da Wohnungen angucke, hat er auch gemeint, nein, das wäre für ihn zu eine große emotionale Belastung, wenn ich... Okay, harte Zeiten musst du durch, dann will ich nicht. Ja, danke schön. Ja, ich muss es dir so klar sagen. Das wär natürlich alles viel einfacher, wenn er da ist, aber ich sag dir, du wirst auch, und wenn du irgendwo ein WG-Zimmer findest, erstmal ja, nicht das Tollste. Du bist eine junge Frau, du bist clever, du wirst das schon irgendwie schaffen, deine Unterkunft zu finden. Dann musst du das alles losgelöst von ihm organisieren. Das musst du jetzt machen. Das musst du jetzt machen. Ja, was ist denn die Alternative, Mensch? Die Alternative ist, beleidigt und verletzt sich zurückzuziehen in deinen Ort, wo du jetzt sitzt, und nichts zu haben und wieder loszubaggern nach einer Ausbildungsstelle. Und vielleicht das ganze nächste Jahr nichts zu haben. Ja, das natürlich, das wird so sein. So, also. Zähne zusammenbeißen und durch. Okay. In einem halben Jahr hast du vielleicht sogar ein nettes kleines Zimmer irgendwo mit ein paar netten Leuten und kennst auch schon ein paar. Das ist, wenn man in eine andere Stadt zieht, habe ich auch selbst oft genug erlebt, ist das schwierig am Anfang. Aber da muss man dann, das muss man halt meistern. Okay. Alles klar. So, ja, mehr gibt's gar nicht zu sagen, ne? Ja, genau. Lena, ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Und das schaffst du. Von der Art, wie du erzählst, machst du einen toughen Eindruck und dann schaffst du das auch. Okay, alles klar, danke schön. Alles Gute. Dir auch. Dankeschön, tschüss. 1.48 Uhr und hier ist Sabine. Sabine ist 35, guten Morgen. Hallo. Hallo. Sabine, um was geht's bei dir? Ja, ich habe vor 2,5 Wochen rausgefunden, dass mein Mann ein Verhältnis mit einer Arbeitskollegin hatte. Hatte? Ja, mittlerweile beendet, vor genau 2,5 Wochen. Wie hast du das denn rausgekriegt? Und zwar hat mein Mann das Handy auf den Tisch gelegt, was er sonst nie macht. Deswegen wundert es mich bis heute noch. Sonst hat er es eigentlich immer ausgeschaltet und er hat halt immer so einen PIN-Code drin. Diesmal kam er vom Garten, also wir haben einen 1000 Quadratmeter Schrebergarten, da hat er gearbeitet drin und er kam nach Hause, wollte unter die Dusche und legte das Handy einfach neben mich auf den Tisch und ich saß gerade beim Nähen am Tisch und er hatte es nicht ausgeschaltet. Währenddessen er duschte, kam eine SMS rein und da stand dann drauf, hallo mein Schatz. Aber dann hast du die SMS aktiviert oder zumindest drauf geguckt? Ich habe das Handy sofort sofort aufgeklappt, also so hochgeschoben und dann hat sich die SMS geöffnet und dann stand da, hallo mein Schatz, warum meldest du dich nicht, hast du was Besseres zu tun? Du war ja schon ein bisschen dreist, dass du das Handy genommen hast und aufgeklappt hast. Ich hätte sowas im Leben nie gemacht, wenn nicht eine SMS mit Hallo mein Schatz reinkäme. Aber das wusstest du ja vorher noch gar nicht, dass Hallo mein Schatz steht. Doch, es stand auf dem Display oben drauf, ansatzweise Hallo mein Schatz. Ach so, und dann hast du es aufgeklappt, je nachdem was für ein Gerät das ist, und dann kam die ganze SMS. Ganz genau. Ach so. Das hätte ich sonst nie gemacht, weil wenn jetzt gekommen wäre, hallo Kollege und bla bla bla, niemals. Mhm. Ich habe das noch in meinem Leben nicht gemacht, aber... So, jetzt hast du hallo mein Schatz und die hast das Ding gelesen und dann bist du in die Dusche gegangen, hast gesagt, hier, was ist das? Oder nein. Nee. Nein, ich habe das Handy in die Hosentasche gesteckt und habe vorgegaukelt, ich will unten an die Waschmaschine, die im Keller ist, und bin einfach gegangen, habe ihn mit unseren Kindern zurückgelassen, bin ins Auto gestiegen und bin erstmal losgefahren. Ach. Hab so geheult, dass ich nichts mehr gesehen habe, wäre beinahe gegen die Leitplanke geknallt und hab gesagt, okay, das ist auch keine Lösung, und bin zu gemeinsamen Freunden. Aber wieso hast du ihn denn nicht sofort angesprochen? Weil ich es nicht konnte, weil ich gewusst habe, ich schrei ihn wahrscheinlich an. Die Kinder waren zwischen uns, ich Ach so. Wollte das nicht. Verstehe, die Kinder waren da. Wie alt sind die Kinder? 13 und 8. Ja, okay. Mhm. So, und dann? Ja, habt ihr denn gesprochen miteinander? Ich war, wie gesagt, erstmal 4 Stunden bei den Freunden. Ja. Er hat die Kinder dann in der Zeit wohl ins Bett gebracht. Ja. Und irgendwann, 11:30 war es, hatte ich dann doch die Idee, okay, ich rufe ihn mit dem Handy an. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich erstmal gefragt, von wem die SMS sind. Der war ja wahrscheinlich baff, dass du weg warst, plötzlich. Nee, er wusste von dem Moment an genau, was los war. Er hatte sich das gedacht. Mhm. Ich befürchte auch, ich meine, er gibt es zwar nicht richtig zu, weil mein Mann noch nie gut reden konnte, aber ich befürchte, er hat das Handy mit Absicht auf den Tisch gelegt. Weil? Weil er es wahrscheinlich sagen wollte. Und sich selbst nicht traute zu sagen. Ganz genau. Mhm. So, als du ihn dann konfrontiert hast, wie hat er sich gerechtfertigt, erklärt, geäußert? Also es war erstmal so, dass er erstmal versucht hat, aus mir rauszufinden, wo ich bin. Mhm. Das habe ich ihm auch gesagt. Mhm. Dann nach Abwägen, soll ich oder soll ich nicht. Mhm. Und dann hat er mich abgeholt. Ja. Weil ich hätte mit dem Auto, ich war gar nicht mehr fähig zu fahren. Und dann habt ihr ein Gespräch geführt. Und dann sind wir nach Hause und dann haben wir uns ganz ruhig, also ich weiß gar nicht, wie ich so ruhig bleiben konnte, aber ich war wirklich ruhig. Mhm. Habe ich mich mit ihm auf die Couch gesetzt und habe zu ihm gesagt, okay, dann leg los. Und dann legt er los. Und dann hat er gesagt, ich habe dich betrogen. Wie lange lief das? Es passierte zum ersten Mal an der Weihnachtsfeier am 23.12. Im letzten Jahr? Ja. Und dann war das so eine Affäre? Ja, also es ist so, dass wir im Laufe der nächsten 2 Tage und 2 Nächte, also ich habe die Kinder dann einfach notgedrungen zu meiner Mutter gebracht, weil ich gesagt habe, ich halte das nicht aus. Ich habe meine Mutter davon informiert, habe gesagt, ich brauche Hilfe, wir müssen allein sein. Hm. Und dann haben wir 2 Tage und 2 Nächte eigentlich nur durchgeheult, alle beide. Und ich schwöre, ich habe meinen Mann noch nie weinen sehen, in meinem ganzen Leben nicht, außer bei der Geburt unseres Kindes. Hat er dann Schluss gemacht mit der Frau? Ja. Ja. Ja. Ja, das also war, es ist... Das Ganze war vor 2,5 Wochen. Ja. Wie ist die Lage heute? Ja, nun, wir haben erstmal, also ich habe erstmal versucht, einiges aus ihm rauszukriegen. Ich habe die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, liebst du diese Frau? Und er sagte, nein. Hast du ihn auch gefragt, warum hast du es gemacht? Ja, das habe ich ihn auch gefragt. Was hat er geantwortet? Er hat gesagt, ich weiß es nicht, aus Dummheit. Glaubst du ihm das? Nach den vielen Gesprächen, die wir jetzt geführt haben, irgendwo ja. Wir haben uns in letzter Zeit sehr gestritten. Wir haben meistens nur wegen den Kindern gestritten und vor 2,5 Jahren ist halt eben ein Schicksalsschlag passiert. Ich wurde krank. Ja. Ich habe seit 2,5 Jahren Rheuma. Ja. Und das halt in meinen jungen Jahren. Und die Krankheit hat halt eben auch sehr viel unser Leben verändert und beeinflusst. Was auch sehr belastend ist für dich und auch für die Ehe dann. Ja. Ja. Wie lange seid ihr denn eigentlich verheiratet schon? Wir sind jetzt seit 13 Jahren verheiratet und seit 16 Jahren zusammen. Verdammt lange Zeit. Ja, wir sind beide 19 gewesen, als wir uns kennengelernt haben. Könnte man sagen, dass die Kinder, vielleicht auch die Routine und die Belastung durch die Erkrankung ihn einfach in diese Sehnsucht hineingetrieben haben zu einer anderen Frau? Das kann sein. Er sagt, er hat eigentlich nur einfach Sex haben wollen, aus Neugier. Was? Einfach, weil sich das so ergeben hat. Und fandest du diese Aussage verletzend oder eigentlich erleichternd? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, weil... Was ja oder nein? Fandest du es erleichternd oder verletzend? Auf der einen Seite fand ich es erleichternd, weil ich von ihm wusste, also oder erfahren habe, dass er sie nicht liebt. Ja. Und dass es wirklich nur rein auf Sex aus war. Mhm. Auf der anderen Seite fand ich es halt verletzend, weil ich es nicht verstanden habe, denn er hat in der Zeit, in diesen knapp 6 Monaten, aber auch nicht aufgehört, mit mir zu schlafen. Wenn du dich jetzt an eure intimen Situationen zurückerinnerst, in diesen 6 Monaten, was war das für ein Sex mit deinem Mann? Wie war er da während des Sex? Also ich habe in erster Zeit keine Veränderung in seinem Verhalten gemerkt, aber es war natürlich weniger als sonst. Auch weniger intensiv? Nein. Nein. Hast du manchmal den Gedanken, der hat mit mir geschlafen und an sie gedacht? Der Gedanke war auch schon da. Mhm. So, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Jetzt, ja. Er bereut es. Ja, er bereut es sogar sehr. Er bereut es sogar sehr. Er sagt, dass er diese Frau nicht liebt. Ja. Er sagt, dass er dich liebt. Ja. Du liebst ihn auch. Sehr sogar. Sehr sogar. Ihr habt gemeinsame Kinder. Ja. Habt viel miteinander erlebt schon. Ja, das stimmt. Könnte man ja sagen, okay, war ein Ausrutscher. Und nun gucken wir gemeinsam nach vorne. Wie denkst du darüber? Das ist eigentlich auch das, was ich möchte. Kannst du es nicht? Doch. Ich habe auch ohne zu zögern ihm sofort eine neue Chance gegeben. Aber ich konnte nicht anders. Aber du rufst mich an. Wie meinst du das? Ja, du rufst mich an, weil irgendwas nicht so ganz klar ist mit dir, in dir. Weil ich einfach leide. Ich kann seitdem keinen Bissen mehr essen. Ich habe seit 2,5 Wochen nichts mehr gegessen. Ich habe 11 Kilo abgenommen. Ich schlafe keine Nacht mehr. Ich bin total überdreht. Ich werde wahnsinnig, wenn er nachmittags auf die Arbeit geht, weil er bis nachts arbeiten muss. Er ist auch jetzt nicht da. Mhm. Und diese Frau arbeitet immer noch dort. Das ist natürlich hart. Und ich kann einfach in dem Moment, wo er aus dem Haus geht, drehe ich einfach durch. Er hat dir aber versichert, die Sache ist vorbei? Ja. Und er hat nicht nur versichert, er hat sogar bei ihr angerufen und hat in meinem Beisein mit ihr gesprochen und hat gesagt, er bereut es sehr, was er getan hat und dass er mich liebt. Okay. Und dass er möchte, dass das sofort beendet wird. Das heißt, alles, was man tun kann, ist getan worden von seiner Seite aus. Ne, so kann man sagen. Jetzt finde ich in Anbetracht dessen, was du mir erzählt hast, Sabine, dass du dich jetzt am Riemen reißen musst. Du hast eine tolle Entscheidung getroffen. Du hast gesagt, ich gebe ihm und uns nochmal eine Chance. Aber das musst du dann auch tun. Das tust du im Moment nicht. Im Moment strafst du dich selbst ab, indem du nicht isst. Du strafst ihn weiter ab, weil er das mitbekommt, in welcher seelischen Situation du bist, und du bist weiter misstrauisch. Jetzt musst du einen klaren Schritt weitergehen. Jetzt vertrau ihm. Und verdränge einfach diese üblen Gedanken und Erinnerungen, soweit das irgendwie möglich ist, und steigere dich da nicht rein. Guck wirklich nach vorne. Wenn ihr eine gute Chance haben solltet, geht das nur so. Okay. Sonst zermürbst du dich und ihn auch. Auf der Basis dessen, was du gerade alles gesagt hast, sieht das gut aus, dass ihr wirklich eine neue Chance habt und dass ihr einen neuen Anfang hinkriegt. Aber dann mach ihn auch mit Freude. Das musst du tun, sonst ist es nicht gut. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, wie ich diese Gedanken loswerden soll. Sabine, jetzt muss ich dich unterbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Okay. Leg mal bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Mandy Pietschmann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche Montag. In der Nacht von Montag auf Dienstag.